Den Auftakt macht Karl Manske. Wir hören seine Klaviersonate Opus 17, gespielt von Suzanne Bradbury. Thank you.

Suzanne Bradbury spielte die Klaviersonate Opus 17 von Karl Manske. Weiter geht's im Concerto Bavarese mit der Sonate für Cello und Klavier Opus 70 von Roland Leistner-Meyer. Rainer Ginzel spielt Cello und Michael Schneid Klavier. Rainer Ginzel Cello und Michael Schneid Klavier. Sie interpretierten die Sonate Opus 70 von Roland Leistner-Meyer. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, heute ein Programm mit Werken in kleiner kammermusikalischer Besetzung. Es geht weiter mit dem Sextett für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli von Henrik Ajax. Thank you. Thank you. Sonja Starke und Agnes Puska Violine, Madeleine Pschibiu und Benedikt Schneider Viola, Sarah Wiederhold und Hendrik Blumenroth Violoncello. Gemeinsam interpretierten sie das Streichsextett von Henrik Ajax. Und das letzte Stück im Concerto Bavarese ist heute Coro Kronos 1 für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger von Minas Borboudakis. Die Satztitel: Kosmischer Regen, Klänge des Alls und Tanz der Plejaden. Thank you. Thank you. Minas Bobudakis und Andreas Kouras Klavier, Peter Sadlow und Jens Hilse Schlagzeug. Sie spielten Choro Kronos 1 von Minas Bobudakis.